Abschnitt 1 aus Die Frau in Weiß, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Die Frau in Weiß, Band 2, von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Miss Halcombs Aussage aus ihrem Tagebuche, Teil 1. Anmerkung des Autors: Die Stellen, welche hier und anderswo in Miss Halcombs Tagebuche ausgelassen werden, sind nur solche, die auf keine Weise Miss Fairley oder irgendeine andere Person, mit denen sie in dieser Erzählung in Berührung kommt, betreffen. Ende der Anmerkung. Limeridge House, den 7. November. Heute Morgen hat Mr. Gilmore uns verlassen. Seine Unterredung mit Laura hat ihn offenbar mehr betrübt und erstaunt, als ihm zu bekennen lieb war. Ich fürchtete nach seinem Aussehen und Benehmen beim Abschiede, dass sie ihm unachtsamerweise das wahre Geheimnis ihrer Niedergeschlagenheit und meiner Besorgnis für sie verraten habe. Dieser Zweifel wuchs in dem Grade in mir, dass ich es ausschlug, mit Sir Percival auszureiten und stattdessen zu Laura auf ihr Zimmer ging. Nachdem ich entdeckt, wie wenig ich die Stärke von Lauras unglücklicher Neigung gekannt hatte, war ich in dieser schwierigen Sache sehr misstrauisch gegen mich selbst geworden. Ich hätte wissen sollen, dass das Zartgefühl, Ehrgefühl und die Selbstverleugnung, durch welche mir der arme Hartwright so wert wurde und die mich ihn so aufrichtig achten und bewundern ließen, gerade die Eigenschaften waren, die den unwiderstehlichsten Eindruck auf Lauras fühlendes Gemüt und edle, natürliche Großmut machen mussten. Und doch ahnte ich nicht, dass dies neue Gefühl so tief in ihrem Herzen Wurzel geschlagen habe, bis sie von selbst ihr Herz gegen mich öffnete. Ich glaubte erst, dass Zeit und Sorge es verwischen werde. Jetzt aber fürchte ich, dass es in ihr Leben und sie auf immer verändern wird. Die Entdeckung, dass ich einen solchen Fehler in meinem Urteile gemacht, macht mich in allem anderen zaghaft. Ich bin angesichts der klaren Beweise zaghaft in Bezug auf Sir Percival. Ich bin sogar zaghaft, mit Laura zu sprechen. Diesen Morgen noch war ich, als ich schon die Hand auf der Türklinke hatte, zweifelhaft, ob ich die Fragen, die ich an sie zu richten gekommen war, tun solle oder nicht. Als ich in ihr Zimmer trat, ging sie in großer Ungeduld auf und ab. Sie sah erhitzt und aufgeregt aus und kam mir sogleich entgegen und sprach, ehe ich noch die Lippen öffnen konnte. »Ich habe gewünscht, dass du kämst«, sagte sie. »Komm und setze dich zu mir aufs Sofa. Marion, ich kann dies nicht länger ertragen. Ich muss und will es enden.« Es war zu viel Farbe in ihren Wangen, zu viel Energie in ihrem Benehmen, zu viel Festigkeit in ihrer Stimme. Das kleine Heft mit Hartwrights Zeichnungen, das unglückselige Heft, über dem sie träumt, wenn sie allein ist, war in ihrer Hand. Ich nahm es sanft, aber fest von ihr und legte es auf einen Seitentisch, wo sie es nicht sah. »Sage mir ruhig, was du zu tun wünschest, mein Herz«, sprach ich. »Hat Mr. Gilmore dir Rat erteilt?« Sie schüttelte das Haupt. »Nein, nicht über das, woran ich jetzt denke. Er war sehr freundlich und gut gegen mich, Marianne, und ich schäme mich, sagen zu müssen, dass ich ihn durch Tränen betrübte. Ich bin so hilflos, ich kann mich nicht beherrschen. Um meiner selbst willen und um unser aller willen muss ich Mut genug haben, es zu enden.« »Meinst du Mut genug, um deine Freilassung zu fordern?«, fragte ich. »Nein«, sagte sie einfach, »Mut, Liebe, um die Wahrheit zu sagen.« Sie schlang ihre Arme um meinen Nacken und legte ihr Haupt ruhig auf meine Brust. An der gegenüberliegenden Wand hing das Miniaturgemälde ihres Vaters. Ich beugte mich über sie herab und sah, dass sie es anschaute, während ihr Kopf an meiner Brust ruhte. »Ich kann niemals meine Freilassung fordern«, fuhr sie fort, »wie es auch immer enden mag, für mich muss es traurig enden. Alles, was ich tun kann, Marian, ist, mein Elend nicht noch durch das Bewusstsein, mein Versprechen gebrochen und meines sterbenden Vaters letzte Worte vergessen zu haben, zu vergrößern.« »Was beabsichtigst du, da zu tun?« fragte ich. »Sir Percival mit meinen eigenen Lippen von der Wahrheit zu unterrichten«, entgegnete sie, »und ihn mich freigeben lassen, wenn er will, nicht weil ich ihn darum bitte, sondern weil er alles weiß.« »Was willst du mit alles sagen, Laura? Sir Percival wird genug wissen, das hat er mir selbst gesagt, wenn er weiß, dass die Verbindung gegen deine Wünsche ist. Kann ich ihm das sagen, wenn mein Vater sie mit meiner Zustimmung einging? Ich hätte mein Versprechen gehalten, nicht sehr froh, wie ich fürchte, aber doch zufrieden.« Sie schwieg, wandte ihr Gesicht mir zu und legte ihre Wange wieder fest an die meinige. »Ich hätte mein Versprechen gehalten, Marian, wenn in meinem Herzen nicht eine andere Liebe aufgewachsen wäre, die nicht da war, als ich versprach, Sir Percival zu heiraten.« »Laura, du wirst dich doch nicht so erniedrigen, ihm ein Bekenntnis zu machen?« »Ich würde mich in der Tat erniedrigen, wenn ich meine Freiheit von ihm erhielte, indem ich ihm das vorenthalte, was er ein Recht zu wissen hat.« »Er hat nicht den Schatten eines Rechtes darauf, es zu wissen.« »Falsch, Marian, falsch. Ich sollte niemanden täuschen, am allerwenigsten aber den Mann, dem mich mein Vater, dem ich selbst mich gab.« Sie küsste mich. »Meine herzige Schwester«, sagte sie leise, »du hast mich so viel zu lieb, bist so viel zu stolz für mich, dass du in meinem Falle vergissest, was du in dem deinigen wohl bedenken würdest. Lieber soll Sir Percival meine Beweggründe bezweifeln und mein Betragen missdeuten, wenn er will, als dass ich erst in Gedanken falsch gegen ihn wäre und dann kleinlich genug meinen eigenen Interessen zu dienen, indem ich meine Falschheit versteckte.« Ich hielt sie voll Erstaunen von mir ab. Zum ersten Male in unserem Leben hatten wir die Rollen gewechselt. Alle Entschlossenheit war auf ihrer Seite, alle Zaghaftigkeit auf der meinigen. Ich schaute in das blasse, ruhige, ergebene junge Gesicht, ich sah das reine, unschuldige Herz in den zärtlichen Augen, die in die meinigen blickten, und die armseligen, weltlichen Warnungen und Einwürfe, die zu meinen Lippen stiegen, schwanden und erstarben in ihrer eigenen Nichtigkeit. Ich senkte schweigend den Kopf. An ihrer Stelle wäre der verächtliche, kleinliche Stolz, der so viele Frauen falsch macht, mein Stolz gewesen und hätte auch mich falsch gemacht. »Sei nicht böse mit mir, Marian«, sagte sie, mein Schweigen missdeutend. Ich konnte nur antworten, indem ich sie fester an mich drückte. Ich fürchtete zu weinen, wenn ich spräche. Meine Tränen fließen nicht so leicht, wie sie wohl sollten. Sie kommen fast wie Männertränen mit einem Schluchzen, das mir die Brust zu zerreißen scheint und alle, die um mich sind, erschreckt. »Ich habe schon seit mehreren Tagen daran gedacht, Liebe«, fuhr sie fort, während sie mein Haar mit jener kindischen Unruhe um ihre Finger wand, welche die gute Mrs. Vesey noch immer so geduldige und so vergebene Versuche machte, ihr abzugewöhnen. »Ich habe sehr ernstlich daran gedacht, und ich kann mich auf meinen Mut verlassen, wenn mein Gewissen mir sagt, dass ich recht tue. Lass mich morgen zu ihm sprechen, in deiner Gegenwart, Marian. Ich will nicht sagen, dass nicht recht wäre, nichts, dessen du oder ich uns zu schämen brauchten, aber, oh, es wird mir das Herz so sehr erleichtern, dieser erbärmlichen Verheimlichung ein Ende zu machen. Lass mich nur wissen und fühlen, dass ich keinen Betrug zu verantworten habe, und dann, wenn er gehört, was ich zu sagen habe, lass ihn in Bezug auf mich tun, was er will.« Sie seufzte und legte ihren Kopf wieder an seine alte Stelle an meiner Brust. In meinem Herzen erhoben sich trübe Ahnungen über das Ende von dem allen, aber da ich mir noch immer misstraute, sagte ich ihr, ich wolle tun, was sie wünsche. Sie dankte mir und wir sprachen dann allmählich von anderen Dingen. Sie kam heute zu Tische hinunter und war unbefangener und mehr dieselbe gegen Sir Percival, als ich sie noch gesehen habe. Nach Tische setzte sie sich ans Klavier, wählte aber von der neuen, künstlichen, unmelodischen, brillanten Musik. Die lieblichen alten Melodien, die der arme Hartrath so gern hörte, hatte sie, seitdem er fort ist, noch nicht wieder gespielt. Das Heft liegt nicht mehr auf dem Notentischchen. Sie selbst trug es fort, damit niemand es finde und sie etwa bitte, daraus zu spielen. Ich hatte keine Gelegenheit zu erfahren, ob ihre mir morgens mitgeteilte Absicht unverändert sei, bis sie Sir Percival gute Nacht wünschte. Da aber gab sie es ausdrücklich kund. Sie sagte sehr gefasst, dass sie nach dem Frühstück mit ihm zu sprechen wünsche und er sie dann mit mir in ihrem Wohnzimmer finden werde. Er wechselte die Farbe bei diesen Worten, und als ich an die Reihe kam, ihm gute Nacht zu wünschen, fühlte ich seine Hand leicht erzittern. Der folgende Morgen sollte über seine Zukunft entscheiden, und dies war ihm offenbar nicht unbekannt. Ich ging wie gewöhnlich durch die Tür, welche unsere beiden Schlafzimmer trennte, hinein, um Laura, ehe sie einschliefe, gute Nacht zu wünschen. Als ich mich auf sie herabbeugte, um sie zu küssen, sah ich Hartwrights kleines Zeichenbuch halb unter dem Kissen verborgen, gerade an der Stelle, wo sie als Kind ihr liebstes Spielzeug zu verstecken pflegte. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, etwas darüber zu sagen, aber ich deutete auf das Heft und schüttelte den Kopf. Sie schlang beide Hände um meinen Nacken und zog mein Gesicht zu sich herab, bis unsere Lippen sich begegneten. »Lass es diese Nacht noch da«, flüsterte sie, »morgen mag ein grausamer Tag sein und mich zwingen, ihm auf immer Lebewohl zu sagen.« Den 8. November. Das erste Ereignis des Morgens war nicht von einer Beschaffenheit, mich froh zu stimmen. Es kam ein Brief für mich von dem armen Walter Hartwright. Es ist die Antwort auf den meinigen, in welchem ich ihm schrieb, auf welche Weise Sir Percival Glyde den Argwohn beseitigte, den Anna Catherick's Brief auf ihn geworfen. Er schreibt kurz und bitter über Sir Percivals Erklärungen, indem er bloß sagt, dass er nicht das Recht hat, eine Meinung über diejenigen abzugeben, welche höher stehen als er. Dies ist traurig, aber seine gelegentlichen Bemerkungen über sich selbst betrüben mich noch mehr. Er sagt, dass die Anstrengung, seine alten Gewohnheiten und Beschäftigungen wieder aufzunehmen, ihm täglich, anstatt leichter zu werden, schwerer wird, und bittet mich dringend, falls ich irgendwie Einfluss habe, denselben dazu zu verwenden, dass ich ihm eine Anstellung verschaffe, die es notwendig für ihn mache, England zu verlassen und unter ganz neuen Verhältnissen und Leuten zu leben. Ich werde diese Bitte umso bereitwilliger erfüllen, als mich eine Stelle am Schlusse seines Briefes fast beunruhigt hat. Nachdem er gesagt, dass er von Anna Catherick weder etwas gehört noch gesehen hat, bricht er plötzlich ab und spielt auf die unerwartetste, geheimnisvollste Weise darauf an, dass, seit er nach London zurückgekehrt ist, fremde Männer ihn fortwährend verfolgen und ihm aufpassen. Er bekennt, dass er für diesen sonderbaren Verdacht keine Beweise beibringen kann, indem er bestimmte Personen bezeichnet. Aber er erklärt, dass der Verdacht selbst ihn Tag und Nacht begleitet. Dies hat mich erschreckt, weil es fast aussieht, als ob seine fixe Idee in Bezug auf Laura seine Geisteskräfte wanken macht. Ich will sogleich nach London an einige von den einflussreichen ehemaligen Bekannten meiner Mutter schreiben und ihre Aufmerksamkeit für sein Ersuchen in Anspruch nehmen. Abwesenheit und neue Beschäftigung kann zu dieser Krise seines Lebens wirklich seine Rettung sein. Zu meiner großen Erleichterung ließ Sir Percival sich beim Frühstück entschuldigen. Er hatte schon bei Zeiten eine Tasse Kaffee auf seinem Zimmer getrunken und war dort noch mit Briefen beschäftigt. Um 11 Uhr, falls diese Stunde uns bequem sei, werde er die Ehre haben, Miss Fairley und Miss Halcombe seine Aufwartung zu machen. Meine Augen ruhten auf Lauras Gesicht, während diese Botschaft abgegeben wurde. Ich hatte sie unbegreiflich ruhig und gefasst gefunden, als ich früh in ihr Zimmer kam, und während des ganzen Frühstücks blieb sie dieselbe. Selbst als wir auf dem Sofa in ihrer Stube saßen und auf Sir Percival warteten, blieb ihre Selbstbeherrschung unerschüttert. »Sorge du nicht um mich, Marian«, war alles, was sie sagte. »Ich mag mich wohl einem alten Freunde wie Mr. Gilmore oder einer lieben Schwester wie du gegenüber vergessen, aber Sir Percival Glyde gegenüber soll dies nicht geschehen.« Ich sah und hörte sie mit schweigendem Erstaunen an. Während der langen Jahre unseres vertrauten Umganges war diese duldende Kraft ihres Charakters unentdeckt geblieben, selbst mir unbekannt geblieben, bis die Liebe sie fand und das Leiden sie zur Tätigkeit rief. Als die Wanduhr auf dem Kaminsims 11 schlug, klopfte Sir Percival an die Tür und trat herein. Unterdrückte Besorgnis und Aufregung prägte sich in allen seinen Zügen aus. Der trockene, schneidende Husten, der ihn gewöhnlich belästigt, schien ihn mehr denn je zu quälen. Er nahm uns gegenüber am Tische Platz und Laura blieb neben mir sitzen. Ich betrachtete beide aufmerksam und sah, dass er von beiden am bleichsten war. Er sagte ein paar unwesentliche Worte in dem sichtbaren Bestreben, seine gewohnte Unbefangenheit zu bewahren, aber seine Stimme war unsicher und die unstete Besorgnis in seinen Augen nicht zu verbergen. Er musste dies selbst fühlen, denn er hielt mitten in einem Satze inne und gab den Versuch, seine Verwirrung zu verbergen, auf. Es trat ein einziger Augenblick der Totenstille ein, den Laura endete. »Ich wünsche, über einen Gegenstand mit Ihnen zu sprechen, Sir Percival, der für uns beide von der größten Wichtigkeit ist. Meine Schwester ist anwesend, weil ihre Gegenwart mir hilft und Mut macht. Aber übrigens hat sie mir mit keinem Worte in dem, was ich Ihnen zu sagen habe, Rat erteilt. Ich spreche meine eigenen Gedanken aus, nicht die ihrigen. Ich bin überzeugt, dass Sie die Güte haben werden, dies wohl zu verstehen, ehe ich fortfahre.« Sir Percival verbeugte sich. Sie hatte soweit mit vollkommener äußerer Ruhe und Fassung gesprochen. Sie blickte ihn an und er sie. Sie schienen zu Anfang wenigstens entschlossen, einander genau zu verstehen. »Ich höre von Marian«, fuhr sie fort, »dass ich nur meine Freiheit von Ihnen fordern darf, um sie zu erlangen. Es war nachsichtig und großmütig von Ihnen, Sir Percival, mir das sagen zu lassen. Es ist nicht mehr als gerecht gegen Sie, Ihnen meine Dankbarkeit für das Anerbieten auszudrücken, und ich hoffe und glaube, dass es nicht mehr als gerecht gegen mich ist, zu sagen, dass ich dasselbe nicht annehme.« Sein gespannt aufmerksames Gesicht nahm einen Ausdruck der Erleichterung an, und er schien freier zu atmen. Aber ich sah, wie er leise und unaufhörlich mit seinem Fuß auf den Teppich klopfte, und ich fühlte, dass er im Geheimen noch immer von derselben Besorgnis erfüllt war. »Ich habe nicht vergessen, dass Sie sich der Erlaubnis meines Vaters versicherten, ehe Sie mich mit Ihrem Antrage beehrten. Vielleicht haben auch Sie nicht vergessen, was ich sagte, indem ich meine Einwilligung gab. Ich wagte Ihnen zu sagen, dass hauptsächlich meines Vaters Einfluss und Rat mich bestimmt hatten, Ihnen mein Versprechen zu geben. Ich ließ mich von meinem Vater leiten, weil ich in ihm immer den treuesten aller Ratgeber, den besten und zärtlichsten Beschützer und Freund gefunden hatte. Ich habe ihn verloren und kann nur noch sein Andenken lieben, aber mein Vertrauen zu dem lieben, toten Freunde hat noch nie gewankt. Ich glaube noch in diesem Augenblicke so fest wie je zuvor, dass er wusste, was am besten für mich sei und dass seine Hoffnungen und Wünsche auch die meinigen sein sollten.« Ihre Stimme bebte zum ersten Mal, ihre unruhigen Finger stahlen sich in meinen Schoß und klammerten sich in eine meiner Hände. Es trat eine augenblickliche Pause ein und dann sprach Sir Percival. »Darf ich fragen«, sagte er, »ob ich mich jemals des Vertrauens unwürdig bewiesen, dessen Besitz ich mir bisher zur größten Ehre und zum größten Glücke angerechnet habe?« »Ich habe in Ihrem Betragen nichts entdeckt, das ich tadeln könnte«, entgegnete sie. »Sie sind mir immer mit gleichem Zartgefühl und gleicher Nachsicht begegnet. Sie haben mein Vertrauen verdient und, was bei mir von weit größerer Wichtigkeit ist, Sie haben meines Vaters Vertrauen, aus welchem das meinige entstand, verdient. Sie haben mir keine Ursache gegeben, selbst wenn ich einer solchen bedurfte, um meine Freilassung fordern zu dürfen. Was ich bis jetzt gesagt habe, habe ich in dem Wunsche gesprochen, meine ganze Verpflichtung Ihnen gegenüber anzuerkennen. Meine Achtung für diese Verpflichtung, für meines Vaters Andenken und für mein eigenes Versprechen verbietet mir, meinerseits das Beispiel zu geben, von unserem jetzigen Verhältnisse zueinander zurückzutreten. Die Auflösung desselben muss einzig und allein Ihr Wunsch, Ihr Tun sein, Sir Percival, nicht das meinige. Sein Fuß hielt plötzlich mit dem unruhigen Klopfen inne und er lehnte sich begierig über den Tisch hinüber. »Mein Tun«, sagte er, »welchen Grund könnte ich möglicherweise haben, um mich zurückzuziehen?« Ich hörte ihren Atem schneller werden und fühlte ihre Hand kalt werden. Ungeachtet dessen, was sie zu mir gesagt hatte, als wir allein waren, begann ich für sie zu fürchten. Aber ich hatte Unrecht. »Einen Grund, Sir Percival, den Ihnen zu sagen mir sehr schwer fällt«, entgegnete sie. »Es hat eine Veränderung in mir stattgefunden, eine Veränderung, die von hinreichender Bedeutung ist, um sie sich selbst und mir gegenüber zu rechtfertigen, indem sie das bestehende Verhältnis auflösen.« Er erbleichte wieder bis zu den Lippen. Er erhob den Arm, welcher auf dem Tische lag, wandte sich auf seinem Sessel ein wenig um und stützte den Kopf auf die Hand, so dass wir nur sein Profil noch sehen konnten. »Was für eine Veränderung«, fragte er. Sie seufzte tief und beugte sich etwas zu mir herüber, so dass ihre Schulter an der meinigen ruhte. Ich fühlte, wie sie zitterte und suchte, sie zu schonen, indem ich selbst das Wort nähme. Sie verhinderte mich aber durch einen warnenden Druck der Hand und wandte sich dann wieder zu Sir Percival, doch diesmal ohne ihn anzusehen. »Ich habe gehört«, sagte sie, »und ich glaube, dass die tiefste und wahrste Zuneigung diejenige ist, welche eine Frau für einen Mann hegen sollte. Als ich mich Ihnen versprach, hatte ich eine solche Zuneigung zu vergeben, wenn ich es konnte, und sie blieb Ihnen zu gewinnen, falls es Ihnen gelingen sollte. Wollen Sie mir vergeben und Nachsicht mit mir haben, Sir Percival, wenn ich Ihnen sage, dass dies nicht länger der Fall ist?« Ihre Augen füllten sich und einige wenige Tränen rangen langsam über ihre Wangen, als sie schwieg und seiner Antwort harrte. Er sprach kein Wort. Zu Anfange ihrer Erwiderung hatte er die Hand, auf welche er den Kopf stützte, so gelegt, dass sie uns sein Gesicht verbarg. Ich sah nichts als den oberen Teil seiner Gestalt am Tische. Die Finger der Hand, welche seinen Kopf stützte, fassten tief in sein Haar, aber es war kein Zittern bemerkbar an ihnen. Es war da nichts, durchaus gar nichts, das uns das Geheimnis seiner Gedanken in diesem Augenblicke hätten verraten können, in diesem Augenblicke, welcher die Krisis seines Lebens und des ihrigen bildete. Ich war entschlossen, ihn um Lauras Willen zu einer Erklärung zu zwingen. »Sir Percival«, rief ich mit Strenge, »haben Sie gar nichts zu sagen, wenn meine Schwester so viel gesagt hat? Mehr meiner Ansicht nach«, fügte ich hinzu, »indem meine unglückselige Heftigkeit sich wieder meiner bemeisterte, »mehr als irgendein Mann in Ihrer Lage das Recht hat, von ihr zu hören.« Diese letzte unüberlegte Rede öffnete ihm einen Weg, auf dem er mir ausweichen konnte, falls er es wünschte, und er zog augenblicklich Vorteil daraus. »Verzeihen Sie mir, Miss Halcombe«, sagte er, noch immer sein Gesicht mit der Hand bedeckend, »verzeihen Sie mir, wenn ich Sie daran erinnere, dass ich ein solches Recht durchaus nicht beansprucht habe.« Die einfachen Worte, die ihn auf den Gegenstand zurückgeführt hätten, von dem er abgewichen, waren gerade auf meiner Zunge, als Laura mich wieder am Sprechen verhinderte, indem sie selbst das Wort ergriff. »Ich hoffe, dass ich mein peinliches Bekenntnis nicht vergebens gemacht habe«, sagte sie. »Ich hoffe, dass es mir Ihr volles Vertrauen für das erworben, was ich noch zu sagen habe.« »Ich bitte Sie, dessen versichert zu sein.« Er sprach diese kurze Antwort mit Wärme, wobei er seine Hand auf den Tisch sinken ließ und sich uns wieder zuwandte. Welche äußere Veränderung vorher auch mit ihm vorgegangen sein mochte, jetzt war sie verschwunden. Sein Gesicht war begierig und erwartungsvoll, es drückte nichts anderes als die gespannteste Erwartung auf ihre nächsten Worte aus. »Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich nicht aus irgendeinem selbstsüchtigen Beweggrunde gesprochen habe,« sagte sie. »Falls Sie mich nach dem, was Sie soeben gehört haben, verlassen, Sir Percival, so wird das nicht meine Vermählung mit irgendeinem anderen Manne zur Folge haben. Sie gestatten mir dadurch nur, mein Leben lang unverheiratet zu bleiben. Meine Schuld gegen Sie hat ihren Anfang und ihr Ende in meinen Gedanken gefunden. Sie kann niemals weitergehen. Es ist kein Wort«, sie zögerte zweifelhaft über den Ausdruck, den sie gebrauchen sollte, in einer kurzen Verwirrung, die etwas unaussprechlich Trauriges und Schmerzliches hatte. »Es ist kein Wort von mir und demjenigen, dessen ich jetzt zum ersten und letzten Male in Ihrer Gegenwart erwähne, über unsere gegenseitigen Gefühle gewechselt worden, noch wird dies je der Fall sein. Es ist nicht wahrscheinlich, dass wir einander je im Leben wieder begegnen werden. Ich bitte Sie ernstlich, es mir zu ersparen, noch mehr darüber zu sagen und mir auf mein Wort in dem zu glauben, was ich Ihnen gesagt habe. Es ist die Wahrheit, Sir Percival, die Wahrheit, zu der ich meinen versprochenen Gemahl berechtigt halte, welche Opfer meiner Gefühle dies auch bedingen mögen. Ich baue auf seine Großmut, die mir vergeben, und auf seine Ehre, die mein Geheimnis bewahren wird. Das Vertrauen soll mir in beiden Beziehungen heilig sein, sagte er. Dann schwieg er und sah sie an, als ob er erwarte, mehr zu hören. »Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen wünschte,« fügte sie ruhig hinzu. »Ich habe mehr denn genug gesagt, um Sie zu rechtfertigen, indem Sie von dem Verlöbnisse zurücktreten.« »Sie haben mehr denn genug gesagt,« entgegnete er, »um es zum höchsten Ziele meiner Wünsche zu machen, dasselbe vollzogen zu sehen.« Mit diesen Worten erhob er sich von seinem Sitze und trat ein paar Schritte nach der Stelle zu, an der sie saß. Sie zuckte heftig zusammen und ein schwacher Schrei des Erstaunens entfuhr ihren Lippen. Mit jedem Worte, das sie gesprochen, hatte sie unschuldigerweise ihre Reinheit und Wahrhaftigkeit einem Manne verraten, der vollkommen den unschätzbaren Wert eines reinen, wahren Weibes verstand. Ihr edles Benehmen war der verborgene Feind all der Hoffnungen gewesen, welche sie darauf gebaut hatte. »Ich hatte dies von Anfang an befürchtet. Ich wollte es verhindert haben, wenn sie mir nur die kleinste Gelegenheit dazu gelassen hätte. Ich wartete und lauerte selbst jetzt noch, da das Unglück geschehen war, auf ein Wort von Sir Percival, das mir die Gelegenheit liefern würde, ihm Unrecht zu geben.« »Sie haben es mir überlassen, Sie aufzugeben, Miss Fairley«, fuhr er fort. »Ich bin nicht herzlos genug, um einem Weibe zu entsagen, in der ich soeben die edelste Ihres Geschlechts erkannt habe.« Er sprach mit solcher Wärme, solchem Gefühle, solch leidenschaftlicher Begeisterung und dennoch so vollkommenem Zartgefühle, dass sie aufblickte, leicht errötete und ihn mit plötzlicher Lebhaftigkeit ansah. »Nein«, sagte sie fest, »die beklagenswerteste ihres Geschlechts, wenn sie sich selbst geben muss, wo sie nicht ihr Herz geben kann.« »Ist es nicht möglich, dass sie es noch in Zukunft gibt?« fragte er, »wenn ihres Mannes ganzes Streben dahin geht, es zu verdienen?« »Niemals«, entgegnete sie. »Wenn Sie darauf bestehen, unser Verlöbnis anzuerkennen, Sir Percival, so mag ich Ihr treues und ergebenes Weib werden. Aber Ihr liebendes Weib, falls ich mein eigenes Herz kenne, nie.« Sie sah so unwiderstehlich schön aus, als sie diese mutigen Worte sprach, dass kein Mann von der Welt sein Herz hätte gegen sie stellen können. »Ich versuchte mit aller Gewalt zu fühlen, dass Sir Percival zu tadeln sei, und versuchte, dies auszusprechen, aber mein Frauenherz bemitleidete ihn wider Willen. »Ich nehme Ihr Vertrauen und Ihre Treue dankbar an«, sagte er. »Das Geringste, was Sie mir zu bieten haben, ist mehr für mich als das Äußerste, das ich von irgendeinem Weibe der Welt erwarten dürfte.« Ihre linke Hand hielt noch immer die meinige umschlossen, aber ihre rechte hing achtlos an ihrer Seite herab. Er führte sie sanft an seine Lippen, berührte sie eher damit, als dass er sie küsste, verbeugte sich gegen mich und verließ dann rücksichtsvoll und bescheiden schweigend das Zimmer. Sie rührte sich nicht, noch sagte sie ein Wort, nachdem er das Zimmer verlassen. Sie saß neben mir, kalt und still, die Augen auf den Boden geheftet. Ich sah, dass es hoffnungslos und nutzlos sein werde, zu sprechen, und schlang daher nur meinen Arm um sie fester an mich zu drücken. So saßen wir, wie es schien, eine lange, traurige Weile, so lang und so traurig, dass ich unruhig um sie wurde und leise zu ihr sprach, in der Hoffnung, eine Veränderung dadurch in ihr zu bewirken. Der Klang meiner Stimme schien sie zum Bewusstsein zurückzurufen. Sie zog sich plötzlich von mir zurück und stand auf. »Ich muss mich drein ergeben, Marian, so gut ich kann«, sagte sie. »Mein neues Leben hat seine schweren Pflichten, und eine derselben beginnt heute.« Während sie sprach, trat sie an den kleinen Tisch am Fenster, auf dem ihre Zeichenmaterialien lagen, sammelte sie sorgsam und legte sie in eine Schublade ihres Schränkchens. Sie verschloss es und brachte mir den Schlüssel. »Ich muss von allem scheiden, das mich an ihn erinnert«, sagte sie. »Verwahre den Schlüssel, wo du willst. Ich werde ihn nie wieder gebrauchen.« Ehe ich noch ein Wort sagen konnte, hatte sie sich zu ihrem Bücherschranke gewandt und das Album herausgenommen, welches Walter Hartwrights Zeichnungen enthielt. Sie stand einen Augenblick und hielt das kleine Heft liebend in beiden Händen, dann erhob sie es und küsste es. »Oh, Laura, Laura«, sagte ich, nicht erzürnt, nicht vorwurfsvoll, nur mit Kummer in der Stimme und Kummer im Herzen. »Es ist das letzte Mal, Marian«, sagte sie mit flehendem Tone, »ich nehme ja auf immer Abschied davon.« Sie legte das Buch auf den Tisch und nahm den Kamm heraus, der ihr Haar festhielt, welches dann in seiner unvergleichlichen Pracht über ihre Schultern und bis weit unter ihre Taille um sie her wallte. Sie trennte eine lange, dünne Locke von dem übrigen, schnitt sie ab und befestigte sie sorgfältig auf dem ersten leeren Blatte des Albums. Dann schloss sie eilig das Heft und legte es in meine Hände. »Du schreibst an ihn und er an dich«, sagte sie. »Solange ich lebe, sage ihm immer, wenn er nach mir fragt, dass ich wohl und nie, dass ich unglücklich bin. Betrübe ihn nicht, Marian. Wenn du mich lieb hast, betrübe ihn nicht. Wenn ich sterbe, so versprich mir, dass du ihm dies kleine Buch mit seinen Zeichnungen und meinem Haare geben willst. Es kann nicht unrecht sein, wenn ich gestorben bin, ihm zu sagen, dass ich es mit eigener Hand hineingetan. Und sage ihm, oh Marian, sage ihm dann für mich, was ich selbst ihm niemals sagen kann. Sage, dass ich ihn liebte.« Sie schlang ihren Arm um meinen Nacken und flüsterte mir diese letzten Worte mit einer leidenschaftlichen Wonne ins Ohr, die zu hören mir fast das Herz gebrochen hätte. All der lange Zwang, den sie sich auferlegt hatte, wich unter diesem ersten und letzten Ausbruche der Liebe. Sie riss sich mit krampfhafter Heftigkeit von mir los und warf sich in einem Anfalle von Weinen und Schluchzen, der ihren ganzen Körper erschütterte, aufs Sofa. Ich suchte vergebens, sie zu beruhigen und mit ihr zu reden. Sie konnte weder sich fassen noch mit sich reden lassen. Es war dies für uns beide das traurige, plötzliche Ende dieses denkwürdigen Tages. Als der Anfall vorüber war, sie zu erschöpft, um zu sprechen. Gegen Nachmittag schlummerte sie ein und ich legte das Album fort, damit sie es nicht mehr sehen möge, wenn sie erwachte. Mein Gesicht war ruhig, was immer mein Herz sein mochte, als sie die Augen wieder öffnete und mich anschaute. Wir sprachen nicht weiter von der betrübenden Unterredung von heute Morgen. Weder Sir Percival noch Walter Hartwright wurden den ganzen Tag wieder von uns beiden genannt. Den 9. November. Da ich sie heute Morgen etwas beruhigter und gefasster fand, nahm ich den peinlichen Gegenstand von gestern in der Absicht wieder auf, sie zu bitten, mich deutlicher und entschiedener über diese beklagenswerte Heirat mit Sir Percival und Mr. Fairley sprechen zu lassen, als sie selbst dies mit dem einen oder dem anderen tun konnte. Sie unterbrach mich sanft, aber fest mitten in meinen Vorstellungen. »Ich ließ den gestrigen Tag entscheiden«, sagte sie, »und er hat entschieden. Es ist zu spät, um wieder zurückzukehren.« Sir Percival sprach diesen Nachmittag voll Gefühl und ohne Rückhalt mit mir über das, was sich in Lawrence Zimmer zugetragen. Er versicherte mir, dass das beispiellose Vertrauen, welches sie in ihn gesetzt, eine so entsprechende Überzeugung von ihrer Unschuld und Reinheit in seinem Herzen erweckt, dass er weder in ihrer Gegenwart noch nachdem er sie verlassen, auch nur einen Augenblick sich einer unwürdigen Eifersucht schuldig gemacht habe. So sehr er auch die unglückliche Neigung beklagen müsse, welche dem Fortschritte Einhalt getan, den er anders vielleicht in ihrer Achtung hätte machen können, ebenso fest sei er auch wieder überzeugt, dass dieselbe in der Vergangenheit uneingestanden geblieben und unter allen Verhältniswechseln, die möglicherweise zu erwarten stünden, auch für die Zukunft uneingestanden bleiben werde. Dies sei seine feste Überzeugung und der größte Beweis, den er davon geben könne, liege in der Versicherung, welche er hiermit ausspreche, dass er weder in Bezug auf den Zeitpunkt des Entstehens dieser Neigung noch in Bezug auf den Gegenstand derselben irgendwie Neugierde fühle. Das unbedingte Vertrauen, das er in Miss Fairley setze, lasse ihn sich mit dem begnügen, was ihr gut dünkte, ihm mitzuteilen, und er sei vollkommen unschuldig an selbst dem heimlichsten Wunsche, mehr zu erfahren. Er wartete, nachdem er dies gesagt, und sah mich an. Ich war mir meines ungerechten Vorurteils und eines unwürdigen Verdachtes, dass er wohl gar darauf spekuliere, dass ich aus eigenem Antriebe gerade jene Fragen beantworten werde, über die er sich den Anschein so vollkommener Gleichgültigkeit gegeben, so bewusst, dass ich aller ferneren Erwähnung dieses Gegenstandes wie mit Verwirrung auswich. Zugleich aber war ich entschlossen, jede, auch die kleinste Gelegenheit zu einem Versuche zu benutzen, Lawrence Sache zu führen, und ich gestand ihm geradezu, dass ich bedauere, dass seine Großmut ihn nicht noch einen Schritt weiter geführt und bewogen habe, ganz von dem Verlöbnisse zurückzutreten. Aber auch hier entwaffnete er mich dadurch, dass er sich nicht zu verteidigen suchte. Er bitte mich nur, den Unterschied zu bedenken, der darin liege, dass er Miss Fairley gestatte, ihn aufzugeben, was eine Sache bloßer Unterwerfung sei, und darin, dass er sich zwinge, Miss Fairley aufzugeben, wodurch man mit anderen Worten von ihm verlange, Selbstmord an seinen eigenen Hoffnungen zu begehen. Ihr Betragen am gestrigen Tage habe die unveränderliche Liebe und Bewunderung, die er seit zwei langen Jahren für sie gehegt, so befestigt, dass ein tätiger Kampf von seiner Seite gegen diese Gefühle hinfort nicht mehr in seiner Macht sei. Ich möge ihn für schwach, selbstsüchtig und gefühllos gegen gerade dasjenige Weib halten, das er anbete, und er müsse meine Meinung, so gut es ihm möglich sei, ertragen. Doch bitte er mich, zu gleicher Zeit zu erwägen, ob die Zukunft eines unverheirateten Weibes, das unter einer unglücklichen Neigung hinsiechte, eine frohere Aussicht biete als die einer Frau, deren Mann schon den Boden, den ihre Füße betrete, anbete. In letzterem Falle sei noch etwas von der Zeit zu hoffen, wie geringe diese Hoffnung auch sei. Im Ersteren, wie sie selbst gesagt, gab es gar keine mehr für sie. Ich antwortete ihm mehr, weil ich eine Frauenzunge habe, als weil ich irgendetwas Überzeugendes zu sagen hatte. Es war nur zu klar, dass Lawrence Verfahren von gestern ihm einen Vorteil offen gelassen, falls er ihn benutzen wollte, und dass er ihn in der Tat benutzte. Ich fühlte dies damals und fühle es noch in diesem Augenblicke, wo ich auf meinem Zimmer diese Zeilen schreibe. Die einzige Hoffnung, die mir noch bleibt, ist die, dass seine Beweggründe wirklich, wie er es beteuert, aus der unwiderstehlichen Stärke seiner Zuneigung zu Laura entspringen. Ehe ich mein Tagebuch für heute Abend schließe, muss ich berichten, dass ich heute in des armen Hartwrights Interesse an zwei alte Bekannte meiner Mutter in London schrieb, beide Männer in hoher Stellung und denen viel Einfluss zu Gebote steht. Wenn sie irgendetwas für ihn tun können, so bin ich überzeugt, dass sie mir's nicht verweigern werden. Laura ausgenommen, war ich nie so besorgt um irgendjemanden, als ich es jetzt um Walter bin. Alles, was ich zugetragen, seitdem er uns verlassen, hat meine große Achtung und Teilnahme für ihn noch vergrößert. Ich hoffe, dass ich recht tue, indem ich ihm Beschäftigung im Auslande zu verschaffen suche. Ich hoffe ernstlich und von ganzem Herzen, dass es gut enden möge. Den 10. November. Sir Percival hatte eine Unterredung mit Mr. Fairley und ich wurde dazu eingeladen. Ich fand Mr. Fairleys Gemüt außerordentlich erleichtert durch die Aussicht, dass das Familienärgernis, wie er die Vermählung seiner Nichte zu benennen beliebt, endlich beigelegt werden soll. Bis dahin fühlte ich mich nicht berufen, ihm irgendetwas von meiner Ansicht zu sagen, als er aber auf seine allerwiderwärtigste, schmachtende Manier zunächst uns vorschlug, jetzt auch Sir Percivals Wünschen gemäß den Zeitpunkt der Heirat zu bestimmen, verschaffte ich mir den Genuss Mr. Fairleys Nerven mit einem so kräftigen Proteste, dass man Laura nimmer drängen dürfe zu bestürmen, wie ich ihm nur durch Worte ausdrücken konnte. Sir Percival versicherte mich augenblicklich, dass er die Richtigkeit meines Einwurfs fühle und bat mich zu glauben, dass der Vorschlag nicht auf sein Ersuchen gemacht worden. Mr. Fairley lehnte sich in seinem Sessel zurück, schloss seine Augen, erklärte, dass wir beide der menschlichen Natur Ehre machten und wiederholte seinen Vorschlag dann so trocken, als ob weder Sir Percival noch ich ein Wort dagegen gesagt hätten. Die Sache endete damit, dass ich es platterdings ausschlug, der Sache gegen Laura zu erwähnen, falls sie nicht von selbst davon anfinge. Und nach dieser Erklärung verließ ich sofort das Zimmer. Sir Percival sah ernstlich verlegen und betrübt aus. Mr. Fairley streckte seine trägen Beine auf seinen Sammetschemel und sagte: »Diese liebe Marian, wie sehr ich dich um dein derbes Nervensystem beneide. Bitte schlag die Tür nicht zu.« Als ich nach Lauras Zimmer ging, hörte ich, dass sie nach mir gefragt und Mrs. Vesey ihr gesagt hatte, ich sei bei Mr. Fairley. Sie frug mich sogleich, was man von mir gewollt habe, und ich erzählte ihr alles, was ich zugetragen, ohne den Versuch zu machen, ihr meinen Verdruss darüber zu verbergen. Ihre Antwort erstaunte und betrübte mich unaussprechlich. Es war die allerletzte Entgegnung, die ich von ihr erwartet hätte. »Mein Onkel hat recht«, sagte sie, »ich habe dir und meiner ganzen Umgebung bereits Kummer und Sorge genug verursacht. Lass mich nicht noch mehr verursachen, Marian. Lass Sir Percival entscheiden.« Ich machte ihr warme Gegenvorstellungen, aber sie ließ sich durch nichts, das ich sagen konnte, erschüttern. »Man hält mich an mein Versprechen«, sagte sie, »ich bin mit meinem alten Leben fertig. Der schlimme Tag ist nicht weniger sicher in Aussicht für mich, weil ich ihn aufschiebe. Nein, Marian, ich wiederhole es, mein Onkel hat recht. Ich habe euch allen Betrübnis und Sorge genug verursacht, und ich will euch nicht noch mehr Betrübnis und Sorge machen.« Sie pflegte die Fügsamkeit selbst zu sein und war jetzt so unbeugsam in ihrer Ergebung, ich möchte fast sagen in ihrer Verzweiflung. So innig ich sie liebe, hätte es mich doch weniger geschmerzt, wenn ich sie heftig bewegt gesehen. Diese Kälte und Fühllosigkeit war ihrem natürlichen Charakter so entsetzlich zuwider. Den 11. November. Sir Percival tat beim Frühstücke einige Fragen über Laura an mich, die mir nichts weiter übrig ließen, als ihm mitzuteilen, was sie gesagt hatte. Während wir sprachen, kam sie selbst zum Frühstück herunter. Sie war in Sir Percivals Gegenwart ebenso unnatürlich gefasst, wie sie es in der meinigen gewesen. Nach dem Frühstück hatte er Gelegenheit, ein paar Worte allein in einer Fensternische mit ihr zu sprechen. Sie standen dort nicht länger als 2 oder 3 Minuten zusammen, und als sie sich trennten, verließ Laura das Zimmer mit Mrs. Vesey, und Sir Percival kam zu mir. Er sagte, er habe sie inständig gebeten, ihm die Gunst zu erweisen, von ihrem Privilegium Gebrauch zu machen, indem sie den Zeitpunkt für ihre Vermählung nach eigenem Gefallen bestimme. In Erwiderung habe sie bloß ihre Erkenntlichkeit ausgesprochen und ihn ersucht, seine Wünsche Miss Harcombe mitzuteilen. Ich bin außer mir. Bei dieser Gelegenheit, wie bei jeder anderen, hat Sir Percival ungeachtet alles dessen, was ich sagen oder tun kann, seinen Zweck auf die ehrenvollste Weise erreicht. Seine Wünsche sind dieselben jetzt, die sie waren, als er ankam, und Laura bleibt, nachdem sie sich in das unvermeidliche Opfer der Heirat ergeben, so kalt, hoffnungslos und duldend wie vorher, indem sie von den kleinen Beschäftigungen und Reliquien schied, die sie an Hartwright erinnerten, scheint sie auch von aller Zärtlichkeit und Empfänglichkeit geschieden zu sein. Es ist erst 3 Uhr nachmittags, während ich diese Zeilen schreibe, und schon hat uns Sir Percival in der frohen Eile eines Bräutigams verlassen, um sein Haus in Hampshire zu dem Empfange seiner jungen Frau vorzubereiten. Wenn sich nicht irgendetwas ganz Außerordentliches ereignet, um es zu verhindern, so wird ihre Vermählung genau zu der Zeit stattfinden, wo er es wünschte, vor Ablauf des Jahres. Meine Finger brennen, indem ich es schreibe. Den 12. November. Eine schlaflose Nacht aus Unruhe um Laura. Gegen Morgen kam ich zu dem Entschlusse, zu versuchen, ob nicht eine Veränderung der Umgebung günstig auf sie wirken werde. Sie kann doch unmöglich in ihrem jetzigen Zustande erstarrter Unempfindlichkeit bleiben, wenn ich sie von Limerick hinwegnehme und mit den lieben Gesichtern alter Bekannter umgebe. Nach einiger Überlegung entschied ich mich, an die Arnolds in Yorkshire zu schreiben. Sie sind einfache, liebevolle, gastfreundliche Leute, und sie hat sie seit ihrer Kindheit gekannt. Als ich den Brief in die Posttasche gesteckt, sagte ich ihr, was ich getan habe. Es wäre mir eine Beruhigung gewesen, wenn sie den Mut gezeigt hätte, Einwendungen zu machen und sich zu widersetzen. Aber nein, sie sagte bloß, »Mit dir, Marian, will ich gehen, wohin du willst. Du wirst gewiss recht haben. Ich denke wohl, dass die Abwechslung gut für mich sein wird.« Den 13. November. Ich habe an Mr. Gilmore geschrieben und ihn benachrichtigt, dass wirklich Aussicht darauf vorhanden, diese elende Heirat vor sich gehen zu sehen, und erwähnte zugleich meine Absicht zu versuchen, was eine kleine Abwechslung für Laura zu tun imstande sei. Ich hatte nicht das Herz dazu, in die Einzelheiten einzugehen. Dazu ist es noch Zeit genug, wenn wir dem Ende des Jahres näher kommen. Den 14. November. 3 Briefe für mich. Der erste von den Arnolds, voller Freude über die Aussicht, Laura und mich bei sich zu sehen. Der 2. von einem der Herren, an die ich in Walter Hartwrights Interesse schrieb und der mich benachrichtigt, dass er das Glück gehabt, eine Gelegenheit zu finden, mein Anliegen zu erfüllen. Der 3. von Walter selbst. Er dankt mir, der arme Junge, in den wärmsten Ausdrücken dafür, dass ich ihm Gelegenheit verschafft, seine Heimat, sein Vaterland und alle seine Lieben zu verlassen. Es scheint, dass eine Privatexpedition von Liverpool absegeln soll, um in den verfallenen Städten von Zentralamerika Nachgrabungen zu veranstalten. Der Zeichner, der bereits angestellt war, um sie zu begleiten, hat im letzten Augenblicke den Mut verloren und sich zurückgezogen, und Walter soll an seiner Stelle eintreten. Er ist von dem Zeitpunkte an, wo sie in Honduras landen, auf 6 Monate fest angestellt und dann, falls die Nachgrabungen erfolgreich und die Mittel ausreichend sind, noch auf 1 Jahr. Sein Brief schließt mit dem Versprechen, mir eine Abschiedszeile zu schreiben, wenn alle an Bord gegangen sind und der Lotse sie verlässt. Ich kann nur hoffen und beten, dass er und ich in dieser Sache gehandelt haben, wie es am besten war. Es scheint ein so ernster Schritt für ihn zu sein, dass der bloße Gedanke daran mich schon erschreckt. Und doch, wie kann ich erwarten oder wünschen, dass er in seiner unglücklichen Lage zu Hause bliebe? den 15. November. Der Wagen ist vor der Tür. Laura und ich reisen heute zu den Arnolds ab. Ende von Abschnitt 1.